Good morning. Guten Morgen. Maybe you wonder, are there any enemies of the soul left? Vielleicht fragst du dich, gibt es noch Feinde der Seele? Well, I think so. Ich denke schon. You know, I was really thinking about this before I started to record it. Bevor ich anfing, dies aufzunehmen, habe ich wirklich darüber nachgedacht. Because you guys know, I like to preach the finished work of the cross, inspirational things, things that help us to walk in victory of the cross. Ihr Leute wisst, dass ich es liebe, über das vollbrachte Werk am Kreuz zu sprechen, inspirierende Dinge, die uns helfen, im Sieg des Kreuzes zu leben. But you know, as you study the letters, especially the epistles, wenn du die Briefe studierst, im Speziellen die Epistel, Paul is pretty clear, and so is Peter, and so is James. Ist Paulus sehr deutlich, und so ist Petrus und auch Jakobus. They teach us how to live our lives right and what to avoid. Sie lehren uns, wie wir richtig leben können und was wir vermeiden sollen. You know, they're very clear. Don't do this, do that. Sie sind sehr klar. Mache dies, mache nicht das. Don't bite one another, love one another. Zerfleischt euch nicht, liebt euch. You know, and there is a danger that we only talk about the wonderful good things, but don't face the reality. Und da gibt es eine Gefahr, dass wir nur über die wundervollen guten Dinge sprechen, aber uns nicht der Realität stellen. But I think both things need to be balanced well. Ich glaube, dass beide Dinge gut ausgewogen sein müssen. Because otherwise you can't even experience all the fullness of the cross. Denn sonst kannst du nicht einmal die Fülle des Kreuzes erleben. So I've decided to do this to help you out. Deshalb habe ich beschlossen, dies zu tun, um dir zu helfen. That you don't have these enemies destroying your purpose, and especially what Jesus did on the cross. Damit du nicht diese Feinde hast, die deine Absicht zerstören und im Speziellen das, was Jesus am Kreuz getan hat. Let's talk about enemy number 7. Lass uns über Feind Nummer 7 sprechen. That's an enemy that my wife doesn't know. Das ist ein Feind, den meine Frau nicht kennt. Does not know. Jealousy. Eifersucht. She doesn't know jealousy? Sie kennt Eifersucht nicht? No. Nein. I mean, can you imagine Debbie being jealous? Kannst du dir Debbie eifersüchtig vorstellen? I don't think we would still be married. Ich denke nicht, dass wir noch verheiratet wären. Why not? Warum nicht? Well, because many times I traveled in many nations of the world and she could not come with me because of the children. Viele Male bin ich in viele Länder der Welt gereist und sie konnte wegen den Kindern nicht mitkommen. Many times women came and talked to me, pouring out their heart, and I sat and counseled them and prayed for them. Viele Male kamen Frauen zu mir, sprachen mit mir, schütteten ihr Herz aus und ich habe sie beraten und für sie gebetet. Although I never did this in a personal private room alone with a woman. I don't remember one time in my life having done that. Ich habe dies nie alleine mit einer Frau in einem privaten Raum gemacht. Ich erinnere mich nicht, dies jemals getan zu haben. Always went to a public place. Wir gingen immer an einen öffentlichen Ort. And when we used to lead the church in Austria, I would call into the office. Und als wir die Gemeinde in Österreich leiteten, ließ ich sie ins Büro kommen. And I always left my office door open to make sure that other leaders or the secretary were there. Und ich ließ immer die Türe offen, um sicherzugehen, dass die anderen Leiter oder Sekretärinnen anwesend waren. And I always would tell them, look, every 5 minutes just walk by my open door. Und ich sagte ihnen immer, komme alle 5 Minuten an meiner offenen Türe vorbei. But even so. Dennoch. Debbie, if Debbie would have been a jealous woman, it would have made our life in serving Jesus very hard. Wäre Debbie eine eifersüchtige Frau, würde es unser Leben und unseren Dienst für Jesus sehr schwierig gestalten. Now, the first thing I want to start with is something that might be very interesting for you. Das erste, womit ich beginnen will, kann für dich sehr interessant sein. There are actually different types of jealousy. Es gibt verschiedene Arten von Eifersucht. You know, there's actually a good jealousy. Es gibt tatsächlich eine gute Eifersucht. There is a good jealousy? Es gibt eine gute Eifersucht. Yes, there is. Ja. Das gibt es. Because the Bible talks about good jealousy. God is jealous for us. Die Bibel spricht über gute Eifersucht. Gott ist eifersüchtig auf uns. So let's start with different kinds of jealousy. Lass uns mit verschiedenen Arten von Eifersucht beginnen. So there is a positive jealousy. Es gibt eine positive Eifersucht. We could define it like this. Wir können es folgendermaßen definieren. A watchful and affectionate care in a relationship which demands mutual loyalty and faithfulness. Eine wachsame und liebevolle Zuwendung in einer Beziehung, die gegenseitige Loyalität und Treue verlangt. Do you know, God is jealous towards us. Gott ist eifersüchtig auf uns. Because we are the bride, Jesus is the bridegroom, so Jesus is jealous. Weil wir die Braut sind, Jesus ist der Bräutigam, Also ist Jesus eifersüchtig. But it's not in this driven jealousy that destroys, it's rather a protective jealousy. Doch nicht diese getriebene Eifersucht, die zerstört, eher eine schützende Eifersucht. Paul was jealous. Paulus war eifersüchtig. Look in a good sense. Look what it says in 2 Corinthians chapter 11 verse 2. Auf eine gute Art und Weise. Schau, was in 2. Korinther 11 Vers 2 steht. I mean, here Paul is telling us that he is jealous for the church. Hier sagt uns Paulus, dass er eifersüchtig auf die Gemeinde ist. I mean, look what he says. Schau, was es heißt. He says, I'm jealous for you with a godly jealousy. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer. So there is a godly jealousy. Es gibt eine göttliche Eifersucht. You know, it's very, very interesting. Why did he have this kind of jealousy? Es ist sehr, sehr interessant. Warum hat er diese Art von Eifersucht? Look, he says, I have betrothed you to one husband that I may present you as a chaste virgin to Christ. Denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen. Look how the Passion says this. Schau, wie es in der Passion-Übersetzung steht. You need to know that God's passion is burning inside me for you. That's jealousy. Wow. It's a passion that's burning inside. Du sollst wissen, dass die Leidenschaft Gottes in mir für dich brennt. Das ist Eifersucht, eine Leidenschaft, die im Innern brennt. Because like a loving father, I've pledged your hand in marriage to Christ, your true bridegroom. Wow. Denn wie ein liebender Vater habe ich Christus, deinem wahren Bräutigam, deine Hand zur Ehe versprochen. Look how he expresses this next sentence. Schau, wie er es im nächsten Satz ausdrückt. He says, I've also promised that I would present his fiancée to him as a pure virgin bride. Ich habe ihm auch versprochen, dass ich ihm seine Verlobte als reine, jungfräuliche Braut schenken werde. So what happens? Was passiert? When the church did not walk in pure devotion to Jesus, Paul had a godly jealousy. Wenn die Gemeinde nicht in reiner Hingabe für Jesus lebt, hat Paulus eine göttliche Eifersucht. She belongs to Jesus. I can't just let her live like this. Weil sie gehört Jesus. Ich kann sie nicht einfach so leben lassen. I have to do something. My heart is burning. Ich muss etwas tun. Mein Herz brennt. That's the jealousy that we should feel for the church. Das ist die Eifersucht, die wir für die Gemeinde fühlen sollten. You know, look what the Bible says in James chapter 4, verse 5. Schau, was die Bibel sagt in Jakobus 4, Vers 5. Or do you think that scripture says without reason that the spirit he caused to live us in us envies intensely? Oder meint ihr, dass die Schrift umsonst redet? Eifersüchtig sehnt es sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ. Isn't that incredible? Ist das nicht unglaublich? You see, that's the healthy and the wonderful and the godly jealousy that we all need. Siehst du, das ist die gesunde, wundervolle, göttliche Eifersucht, die wir alle brauchen. We need it for the church and we need it for one another. Wir brauchen sie für die Gemeinde und wir brauchen sie füreinander. Tomorrow we continue. Morgen geht es weiter.